einer Veränderung. Wie die meisten Eingeschworenen des Seins schwör dich ein. Ich schwöre, dass ich nie und niemals meine Depressionen loswerde. Ich werd sie höchstens mal vermieten. Second hand, second life, just for a second, my dear. Lick my fingers, taste the pain I carry inside. It's not easy to be me and neither easy to be I. Also lass uns einfach da sein und mehr nicht. Ist doch schon schwer genug. Wir haben ja schon alles und von allem zu viel. Und gerade deshalb sind wir nicht bunt. Wir sind so weiße Vögel, die sich bald breit machen und dann zu fettleibig sind. Den Spaß alles vergessen, die Welt voll kacken oder meckern, dass alles zu schwierig ist. Wir sind antiproduktive, massenkompatible Superstars. 5 Euro, 10 Euro, ich mach dir einen super Preis. Es ist die Pflicht des Menschen, dass er menschelt mit anderen oder auch mit sich selbst. Und quengelt unabwendig, ständig gewidmet seiner kleinen Welt. Der Weg ist geebnet zur totalen Vollkommenheit. Und das Wichtigste dabei ist, wir sind vollkommen satt. Wir sind vollkommen satt. Wir sind vollkommen satt. Satt, satt, satt, satt, satt. Und vollkommen frei, so frei, dass jeder das Recht auf seine eigene Depression hat und im Dunkeln traurig vor sich hin tickt. Tick, tick, tick, tack. Willkommen in Trauerland, hier kannst du ticken ganz so, wie du willst. Hauptsache ist, du trauerst mit. Trauer mit. Los, schwing dein Arsch zum Trauermarsch. Swing your ass to the mighty beat of Trauer. It's such an honor to meet you on the dance floor. I proudly present the beat that we are here for. The beat of Trauer. Lass dich reinfallen in die Dimension der Trauer. Der Westeuropäer, Osteuropäer. Wir haben's alle so verdammt schwer und können nichts daran ändern. Also gehen wir einfach dancen und saufen und essen Beispielbrei. Dann werden wir zu lauter Beispielen, die sich auf dem Dancefloor begegnen und sagen: Hi, how are you doing? I'm doing so fucking great, but actually I'm so depressed that I just have to dance. Actually I'm so depressed that I just have to dance. I have to dance to the beat of Trauer, to the beat of Trauer. I have to dance to the beat of Trauer, to the beat of Trauer. I have to dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Trauer wird auf dem Dancefloor ausgedrückt wie Mitesser. Bist du ein Mitdancer? Bis zur Ekstase? Der Laden ist echt scheiße, aber irgendwo hört's ja auf mit der Kritik. Und das Selbstmitleid wippt, das Selbstmitleid wippt.